Es empörte sich aber Korah, der Sohn Jishas, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, und Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, des Sohnes Pallus, des Sohnes Rubens. Die empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Israeliten, die Vorsteher der Gemeinde, Ratsherren und hochangesehen waren. Und sie scharten sich wieder Mose und Aaron zusammen und sprachen zu ihnen, lasst nun genug sein. Denn die ganze Gemeinde, alle miteinander, sind heilig, und Jahwe ist unter ihnen, warum erhebt ihr euch da über die Gemeinde Jahwes? Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht. Sodann antwortete er Korah und seiner ganzen Rotte also, morgen wird Jahwe kundtun, wer ihm angehört und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse, wer ihm genehm ist, den wird er zu sich nahen lassen. Tut folgendes, nehmt euch Räucherpfannen, Korah und seine ganze Rotte, tut Feuer darein und legt morgen vor Jahwe Räucherwerk darauf, und derjenige, zu dem sich Jahwe bekennt, der soll als heilig gelten. Lasst nun genug sein, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis. Ist euch nicht genug, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung Jahwes verrichtet und euch der Gemeinde zur Verfügung stellt, sie zu bedienen? Und er ließ dich samt allen deinen Brüdern, den Söhnen Levis, zu sich nahen, und nun verlangt ihr auch noch Priesterrechte? Somit rottet ihr euch wieder Jahwe zusammen, du und deine ganze Rotte, denn was ist Aaron, dass ihr wieder ihn murrt? Und Mose ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen, sie erwiderten jedoch, wir kommen nicht. Ist nicht genug damit, dass du uns aus einem Lande, das von Milch und Honig überfloss, hergeführt hast, um uns in der Steppe umkommen zu lassen, dass du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen willst? Ja, fein hast du uns in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, und uns Felder und Weinberge zum Besitze gegeben. Meinst du, du könntest die Leute blind machen? Wir kommen nicht. Da wurde Mose sehr zornig und sprach zu Jahwe, wende dich nicht zu ihrem Opfer. Keinem von ihnen habe ich auch nur einen Esel genommen, keinem von ihnen etwas zuleide getan. Da sprach Mose zu Korah, du und deine ganze Rotte mögt euch morgen vor Jahwe einfinden, du und sie und Aaron. Und nehmt ein jeder seine Räucherpfanne, tut Räucherwerk darauf und bringt dann ein jeder seine Räucherpfanne hin vor Jahwe, 250 Räucherpfannen, auch du und Aaron bringt ein jeder seine Räucherpfanne. Da nahmen sie ein jeder seine Räucherpfanne, taten Feuer darein und legten Räucherwerk darauf. Sodann stellten sie sich vor der Türe des Offenbarungszeites auf und ebenso Mose und Aaron. Und Korah versammelte wieder sie die ganze Gemeinde vor die Türe des Offenbarungszeltes. Da erschien der ganzen Gemeinde die Herrlichkeit Jahwes. Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, sondert euch ab von dieser Gemeinde, dass ich sie im Nu vertilge. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, O Gott, du Herr des Lebens Odems in einem jeglichen Leibe. Willst du, wenn ein Mann sündigt, wieder die ganze Gemeinde wüten? Da redete Jahwe mit Mose also, rede mit der Gemeinde und gebiete ihr, zieht euch zurück aus dem Bereiche der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Hierauf begab sich Mose hin zu Datan und Abiram, und die Vornehmsten der Israeliten folgten ihm. Und er redete mit der Gemeinde also, zieht euch schj nicht zurück von den Zelten dieser gottlosen Männer und berührt nichts von dem, was ihnen gehört, damit ihr nicht mit weggerafft werdet um aller ihrer Sünden willen. Da zogen sie sich aus dem Bereiche der Wohnung Korahs, Datans und Abirams zurück. Datan aber und Abiram waren herausgetreten und hatten sich vor der Tür ihrer Zelte aufgestellt, samt ihren Weibern und ihren großen und kleinen Kindern. Da sprach Mose, daran sollt ihr erkennen, dass Jahwe mich gesandt hat, um alle diese Taten zu verrichten, und dass ich sie nicht von mir aus verrichtet habe. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben, und ihnen nur widerfährt, was allen Menschen zu widerfahren pflegt, so war es nicht Jahwe, der mich gesandt hat. Wenn aber Jahwe etwas Unerhörtes schafft, und die Erde ihren Mund auftut und sie mit allem, was ihnen gehört, verschlingt, so dass sie lebendig in die Unterwelt hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer Jahwe gelästert haben. Als er nun mit dieser seiner Rede zu Ende gekommen war, da spaltete sich der Boden unter ihnen, und die Erde setzte ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Behausungen und allen den Leuten, die Korah gehörten, und der gesamten Habe. So fuhren sie mit allem, was ihnen gehörte, lebendig hinab in die Unterwelt, und die Erde schloss sich über ihnen, so dass sie mitten aus der Gemeinde verschwunden waren. Und ganz Israel, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie dachten, die Erde könnte uns sonst auch verschlingen. Und es ging Feuer aus von Jahwe und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk darbrachten.